Symbolische Bedeutung haben ferner die drei Säulen, der Teppich, der flammende Stern, der oft als Pentagramm, oft auch als Stern Davids erscheint. Im flammenden Stern wieder hat der Buchstabe G seine besondere und mehrfache Bedeutung. Er soll auf Gott hinweisen, dann wieder bedeutet er Gnosis, gleich Erkenntnis, und endlich soll er Geometrie, die Grundlage der königlichen Kunst, versinnbilden. Im Englischen weist der Buchstabe G auf Grand Geometrician hin, den großen Weltbaumeister. Überdies enthält er auch eine Anspielung auf Generatio, gleich Zeugung. Symbolische Bedeutung wohnt auch den Nebenwerkzeugen der Maurer inne, dem Senkblei, der Wasserwaage, der Kelle, dem Maßstab und dem Meißel. Wenn freilich die Freimaurerei die Bibel zu den großen Lichtern rechnet, während die Sonne und Mond nebst dem Meister vom Stuhl zu den kleinen Lichtern zählt, so ist dies wohl eine Symbolik, die nicht mit Unrecht den Spott so manchen Bruders, der seine Füße in den rechten Winkel stellt, herausgefordert hat. Die Fragen 17 und 18 des Lehrlingskatechismus lauten: 17. Welches sind die drei großen Lichter der Freimaurerei? Bibel, Winkelmaß und Zirkel. 18. Wie erklären Sie solches? Die Bibel ordnet und richtet unseren Glauben, das Winkelmaß unsere Handlungen, der Zirkel bestimmt unser Verhältnis gegen alle Menschen, insbesondere gegen unsere Brüder. Im Meistergrade spielt die Idealgestalt Hirams die Hauptrolle. Hiram oder Adoniram war der Sage nach der Erbauer des Tempels Salomons. Anderson nennt ihn den vollkommensten Maurer und sein Werk das erhabenste und kostbarste Gebäude der damaligen Zeit. Hiram wurde angeblich von drei pflichtvergessenen Gesellen erschlagen, weil er sich weigerte, sie in die dem Meister vorbehaltenen Geheimnisse einzuweihen. Er gilt den Freimaurern als Vorbild treuester Pflichterfüllung. Zu den wesentlichen Sinnbildern des dritten Grades gehört der Sarg mit Totenschädel und Knochen. Die Gebräuche sind bei den einzelnen Großlogen allerdings verschieden. Uns kommt es jedoch nicht darauf an zu wissen, dass bei der Loge zu den drei Weltkugeln die Wachsleiche eines alten Mannes im Sarge liegen muss, oder dass die Brüder über den eigenen Sarg zu schreiten haben, oder endlich, dass bei der großen Landesloge von Deutschland ein Sarg auf schwarzem Teppich mit silbernen Tränen aufgebahrt ist. Uns lässt es gleichgültig, dass dabei bei der einen Großloge das Winkelmaß am Fußende im Osten und der Zirkel zu den Häupten im Westen angebracht sind, bei den anderen dagegen die umgekehrte Ordnung gilt und so weiter. Wir wollen uns lediglich merken, dass das Sargsymbol in allen Logen einen wesentlichen Bestandteil freimaurerischer Lehren und Gebräuche bildet. Der Freimaurer beginnt seine Laufbahn in der schwarzen Kammer und beendet sie eben da als Meister. Der Meistergrad der Johanneslogen zeigt den Freimaurern den Menschen in seiner tiefsten Erniedrigung. Er soll die unbestreitbare Wahrheit lehren, dass schließlich alles menschliche Wissen, Streben und Wirken eitel und hinfällig ist. Um dies zu lehren, sagt Bruder Otto Hieber von der großen Landesloge von Deutschland, wählt der Orden das Bild des Todes, von dessen Schauern die Meisterloge erfüllt ist. Aber, fügt er an anderer Stelle erklärend hinzu, das eigentliche Mysterium des Meistergrades besteht in der Aufgabe, den Tod mit dem Leben zu versöhnen. Das Symbol des Lehrlingsgrades ist der rohe oder raue Stein. Der raue Stein muss erst bearbeitet, behauen werden, um bei dem Bau verwendet werden zu können. Der Lehrling selbst, der in den Freimaurerorden eingetreten ist, ist für die Loge der raue Stein. Der Lehrling muss daher zuerst seine Rauheiten und Mängel, seine Fehler und Leidenschaften erkennen und sein ganzes Streben soll auf Selbsterkenntnis gerichtet sein. Das Sinnbild des Gesellengrades ist der kubische Stein. Als behauener oder kubischer Stein soll er dann dem Menschheitstempel eingefügt werden. Selbstbeherrschung ist demnach das Ziel, das der Geselle anzustreben hat. Selbstbeherrschung und Unterordnung gegenüber dem Meister, der die behauenen Steine nach seinem Willen durch die Gesellen zusammenfügen lässt. Mit dem Gesellengrad beginnt somit erst die Ausübung der Maurerarbeit. Der Meister aber muss den Plan entwerfen, dessen Ausführung überwachen und den Arbeitern den Lohn zahlen. Die geheimen Erkennungszeichen und Worte sollen hier nicht weiter berührt werden. Für den Nicht-Freimaurer hat es auch wenig Sinn, die 5 PDM, das alte MW, das neue MW und gewisse geheime Ausdrücke kennenzulernen. Ebenso wenig braucht er ohne dies viel später erfundene Hirams-Sage hier näher erklärt zu werden.